Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il wurde das Buch »Der patriotische Gedanke und die selbstständige Entwicklung der Mongolei« herausgegeben. Im Buch sind die Fotos von der revolutionären Tätigkeit von Kim Il-sung zu sehen. Das Buch besteht aus 4 Kapiteln und enthält mit einem Foto von der Kim Il-sung-ye die Beiträge über die ideologische Grundlage des Patriotismus des koreanischen Volkes, seine bewundernswerten Erfolge und die selbstständige Entwicklung der Mongolei. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Buches fand jüngst in der Kultur- und Kunstuniversität der Mongolei statt. Die Persönlichkeiten verschiedener Einheiten, wie der Paektusan-Gesellschaft für die selbstständige Entwicklung, der Mongolei und der Kim Jong-il-Gesellschaft, die Massen und die Mitarbeiter der Botschaft der DVRK in der Mongolei nahmen daran teil. Der Verfasser Tu Narantroya, Mitglied des Leitungsrates der Paektusan-Gesellschaft für die selbstständige Entwicklung der Mongolei, betonte, er habe während des Besuches in der DVRK das Engagement des fleißigen koreanischen Volkes, insbesondere die Realität Koreas, das sich selbstständig entwickle, unmittelbar erlebt. Mit Patriotismus und starkem Geist der Souveränität habe das heroische koreanische Volk sein Land in eine gedeihende Stadt verwandelt. Die Mongolei sei heute in eine neue Entwicklungsphase eingetreten und alle Mongolen wünschen die rapide Entwicklung ihres Landes. Die Zuz-Ideologie, begründet von Kim Il-sung, gebe allen Menschen, die die selbstständige Entwicklung der Mongolei wünschen, die Hoffnung.